23 Uhr. Radio Ida Oberstein aktuell. Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld, Kirner Land, Deutschland und der Welt. Im Studio Tina Menzinger. Rund 250.000 Menschen haben bei den bislang größten Massenprotesten gegen Atomkraft in Deutschland demonstriert. In Berlin, Hamburg, München und Köln forderten jeweils Zehntausende einen sofortigen Atomausstieg. Bei einer CDU-Abschlusskundgebung in Rheinland-Pfalz vor der Landtagswahl wies Kanzlerin Merkel den Vorwurf zurück, ihre Kehrtwende in der Atompolitik sei nur ein Wahlkampfmanöver. In Libyen haben die Aufständischen die wichtige Küstenstadt Adj-Dabir zurückerobert. Der Erfolg sei ein großer moralischer Antrieb, hieß es bei der BBC. Nach der Eroberung Adj-Dabirs befindet sich die Front inzwischen 80 Kilometer weiter westlich in Brega. Laut Angaben der Rebellen wurde bereits das Stadtzentrum Bregas zurückerobert. Unterdessen fliegt die internationale Allianz weiterhin Luftangriffe gegen Gaddafis Kräfte in ganz Libyen. Auch in Syrien halten die Proteste gegen das Regime an. In mindestens zwei Städten wurden die Hauptquartiere der Regierungspartei und Polizeireviere in Brand gesteckt. Hunderte Demonstranten fordern inzwischen offen das Ende der Herrschaft des Präsidenten Bashar al-Assad. In Damaskus kam es dabei zu Zusammenstößen mit Regimeanhängern. Aus Tel Aviv, Gil Yaron. Mit einem Funksignal beginnt in dieser Nacht die Sommerzeit. Um 2 Uhr rücken die Zeiger um eine Stunde auf 3 Uhr vor. Zum letzten Mal wird in Russland an der Uhr gedreht. Nach 30 Jahren wird dort die Zeitumstellung abgeschafft und damit die auch in Deutschland beliebte Debatte über Vor- und Nachteile dieser Praxis beendet. Während die Lokführergewerkschaft GDL der Bahn in den laufenden Verhandlungen eine Streikpause gönnt, soll deren Konkurrenz bestreikt werden. Laut GDL-Chef Weselski wird es bei den 6 großen Privatbahnen im Regionalverkehr ab kommender Woche Arbeitskämpfe geben. Die Tarifgespräche über einheitliche Standards für alle Lokführer der Branche waren zuvor geplatzt. Zum Sport. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in der EM-Qualifikation erneut einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Jogi Löw schlug Kasachstan am Abend mit 4:0. Doppeltorschütze Thomas Müller sagte nach dem Spiel im ZDF: Wir freuen uns, dass wir die Aufgabe gut gemeistert haben. Ich denke, ja, Kasachstan hat wie zu erwarten sich hinten reingestellt. Da ist dann auch immer nicht ganz einfach für uns Spieler und vielleicht auch für die Zuschauer, sich das Ganze anzuschauen, weil es natürlich viel Ballgeschiebe ist. Aber insgesamt sind wir froh, dass wir 4 Tore gemacht haben. Und in der Qualifikation, denke ich, sieht es jetzt ganz gut aus. Dank des 5. Sieges im 5. EM-Qualifikationsspiel führt die DFB-Elf die Gruppe A weiterhin souverän an. Radio Ida Oberstein aktuell. Nachrichten wieder in einer Stunde. Radio Ida Oberstein. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Silence in your eyes, clever dream. Jedes Wochenende mit 87.6 Radio Ida Oberstein. 87.6. hören Sie Ihr Lieblingsradio für den Kreis Birkenfeld und das Kölner Land. Über OKW auf der 87.6 und im Kabel über die 96.05. Die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Oberstein. 87,6. You're beautiful.

88.6 Radio Ida Oberstein. Die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Ida Oberstein und Birkenfeld. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. 87.6 Radio Ida Oberstein. On the planet and thinking Marketing-Profi und können gut verkaufen? Dann bewerben Sie sich jetzt bei Radio Ida Oberstein. Werden Sie Teil des beliebtesten Regionalsenders in ganz Rheinland-Pfalz. Bewerben Sie sich jetzt online über radio-io.de. To break. durch die Nacht mit Radio Ida Oberstein. This life, the one we are. Nachrichten aus dem Kreis Birkenfeld, Kirner Land, Deutschland